1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, eine neue Woche beginnt. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir beginnen wie immer mit einer freien Themennacht heute, an diesem Montag. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, das heißt, ihr könnt gerne zu jedem Thema anrufen, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir reden oder plaudern oder auch streiten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50, ab sofort erreichbar und kostenfrei für euch. Oder ihr mailt unter domian@wdr.de. So, nun bin ich gespannt auf die heutige Nacht und die erste Anruferin heißt Gabi. Gabi ist 52. Hallo Gabi. Hallo Domian. Gabi, weswegen rufst du an? Ich rufe an wegen meinem 74-jährigen Vater. Was ist da los? Der hat, also mein jüngster Sohn, der noch mit mir zusammenwohnt, hat am 18. September den 18. Geburtstag gefeiert. Mhm. Ja? Ja. Und da haben wir jetzt Kaffeegäste eingeladen, eben auch meine Eltern. Ja. Und nach 31 Jahren vergeblichen Kuchenbäckerei habe ich mir dieses Mal erlaubt, Torten zu kaufen. Mhm. Das heißt, du bist nicht so gerade die talentierte Kuchenbäckerin? Nein, war ich noch nie. Ja, okay. Gut. Und es verlief am Anfang auch alles harmonisch. Es war die Freundin da meines Sohnes, Gäste von ihm, meine Eltern, mein mittlerer Sohn mit Familie. Wir haben dann Kuchen gegessen, ein Gläschen Sekt getrunken. Mhm. Und um 17 Uhr sagte meine Mutter, wir gehen jetzt nach Hause. Dann sage ich, ich richte euch noch einen Teller für eine Nachbarin, die meinen Sohn auch beschenkt hat. Die kriegt ein paar Stücke Kuchen auch noch. Genau. Ja. Genau. Ja. Ich ging in die Küche, meine Söhne waren zu dem Zeitpunkt eben auf dem Balkon, die Tür war zu, weil es ziemlich kalt war. Und hier im Raum waren also nur noch Mädchen, meine Mutter war mit mir in der Küche und ich wollte diesen Kuchen richten. Dann höre ich, wie mein Vater die Freundin meines Sohnes beleiert, was er immer tut, oft tut, sie belehren wollte, von wegen, sie sollte doch nicht rauchen. Mhm. Ja? Hatte er so ein bisschen recht auch. Ja, okay, aber das müssen die, das muss ich selbst entscheiden. Absolut, entscheiden. Natürlich, natürlich. Da hat er nichts mit zu reden. Nee. Bei fremden Menschen. Natürlich. Jo. Ich höre das in der Küche und sage, ach Vater, jetzt lass doch das bitte endlich mal sein, diese Belehrerei. Mhm. Stürmt er in die Küche, schreit mich an. Du brauchst überhaupt keinen Teller für Frau so und so zu richten. Du bist zu dumm, zu blöde und zu faul zum Kuchenbacken. Nun stand ich da mit dem gerichteten Kuchenteller in der Hand. Ja. Und der flutschte mir aus Reflex aus der Hand. Den habe ich auf den Boden geschmissen. Also Entschuldigung, ich dachte, du hättest ihm den Kuchen ins Gesicht geworfen. Moment, das kommt noch. Ach, das kommt noch. Ach so, okay. Domian, das kommt noch. Ja, okay. Erstmal ist er auf den Boden gefallen. Ja. Vor Schreck. Dann schreit er mich weiter an. Ich weiche zurück in die Küche, wo der restliche Kuchen auf der Anrichte steht. Mhm. Er hinter mir her, steht vor mir, brüllt mich an und haut mir auf den Kopf rum mit den Fäusten. Mit was? Mit den Fäusten. Och. Hat er mir auf den Kopf rumgeschlagen. Wie, so? An dem Geburtstag? An dem Geburtstag. Und es waren ja noch Gäste da. Es waren Gäste da. Der haut dir mit den Fäusten auf den Kopf? Das hat er mit mir gemacht zwischen meinem 12. und 19. Lebensjahr. Und seitdem nie wieder? Und dann nie wieder. Also er hat mich immer beleidigt und gegängelt, aber handgreiflich mir gegenüber wurde er nicht mehr. Das ist ja unfassbar. Bis zum 18. September. Also er hat mit den Fäusten auf deinen Kopf geschlagen? Ja, so wie er es früher auch immer getan hat. Und was hat er dabei gesagt oder gebrüllt? Unverständliches Zeug. Ich war ja so aufgeregt. Und wie hast du dich dann gewehrt? Oder was ja, hast ich du? Stand dann vor dem restlichen Kuchen. Es war ein schöner Schwarzwälder-Torte und ein Schokokuchen, so Schokosahne. Ja. Und ich habe mich mein ganzes Leben lang noch nie gewehrt. Mhm. Auch früher nicht, weil früher hatte ich zu viel Angst und überhaupt. Klar, da warst du ein Kind. Ja. Ja. Und dann habe ich diese schöne Schwarzwälder-Torte genommen und habe sie ihm ins Gesicht geklatscht. Wenn es jetzt nicht so ernst wäre, müsste man lachen. Ja, es war, eigentlich müsste man lachen. Und er nahm die Schokosahnentorte und hat sie mir auf den Kopf gehauen. Ach, das ist ja unfassbar. Was ist denn da los? Wie hatte, deine Mutter war ja auch da. Die stand daneben wie die Salzsäule, wie früher auch immer. Die hat mir früher nie geholfen. Hat nichts gesagt, ist nicht dazwischen gegangen. Nichts gesagt, nichts getan. Gut, das hätte ich jetzt auch nicht von ihr erwartet. Das kann sie körperlich nicht. So, jetzt habt ihr beiden euch mit der Kirschtorte quasi... Und dann wollte er wieder auf mich los und weiter auf mich einprügeln, auf den Kopf. Waren denn inzwischen nicht deine Söhne? Und dann war mein mittlerer Sohn plötzlich dazwischen. Wollte ich gerade sagen, die müssen alarmiert gewesen sein. Die haben das dann mitbekommen, als der Teller auf den Boden klatschte. Und der hat dann... Der stand dann dazwischen... Ja. Und er wollte über mein, und mein Sohn ist ein großer Mann, über meinen Sohn drüber weiter auf mich einschlagen. Der also, war wie von Sinnen. Wie hat sich die Sache denn dann wieder beruhigt? Mein Sohn hat ihn also, er stand mit dem Rücken zu meinem Vater, hat ihm dann nach hinten einen Schubs gegeben und ihn dann rausgeschickt. Und dann sind die gegangen, dann ist dein... Moment. Dann stand ich ja da in der Küche mit meiner Mutter nebendran. Ja, und du, dein ganzes Gesicht war voller Buttercremetorte, oder? Na, das Gesicht, die ganze Küche, die ganze Wohnung. Und meine Mutter sah einen Klecks auf ihrem Schuh, Kuchen. Dann lief sie ins Bad und sagte, sie müsste jetzt ihre Schuhe putzen. Was ist denn da bei euch los? Das hat sie getan und dann ist sie wortlos gegangen. Was sind denn das für Verhältnisse? Das frage ich mich auch, Domian. Das war am 18.09., sagst du? Genau. Nun sind ja ein paar Wochen vergangen. Hat der Vater sich gemeldet? Nein, niemand. Keine Entschuldigung? Nix, da hat sich noch nie in seinem Leben für irgendwas entschuldigt. Das ist ja unfassbar. Das heißt, er hat den Geburtstag seines Enkels kaputt gemacht. Richtig. Er hat dir eine ungeheure Verletzung zugefügt. Genau, ich hatte eine richtige Beule auf dem Kopf. Naja, abgesehen von, ich meine jetzt auch eine seelische Verletzung. Ja, das hat er ja früher schon getan. Also das letzte Mal, als er mich geschlagen hatte, hatte er Krach mit meiner Mutter. Da hat er mir aufs Kinn gehauen. Da sind die zwei unteren Schneidezähne kaputt gegangen. Er ist abgerutscht auf den Hals. Der mir dann zugeschwollen ist und aber das letzte Mal, pass auf, und wenn ich da mit meinem damaligen Freund nicht zufällig verabredet gewesen wäre, wäre ich dort schon erstickt. Und da hatte ich einen Attest vom Arzt und meine Mutter hat mich gebeten, ihn nicht anzuzeigen. Und jetzt kommen wir zu meiner Frage. Ich habe Bekannte, die mich beknien, die mich bearbeiten, ich solle ihn anzeigen, damit er endlich mal von amtlicher Seite Einhalt geboten bekommt. Mhm. Ich habe aber auch einen anderen Teil von Freunden und Bekannten und Verwandten, die sagen, ich soll es nicht tun. Mhm. Was rätst du mir? Mit der Begründung? Dass er da noch stolzer in Emding, also hier... Oh, rumläuft und sagt, schaut her, meine eigene Tochter zeigt mich an. Mhm. Noch eine Frage zu der Vergangenheit. Ja. In all den letzten Jahren oder Jahrzehnten, wie war denn das Verhältnis da zwischen dir und deinem Vater und dir und deinen Eltern? Fürchterlich. Fürchterlich? Ja, ich habe drei Söhne und ich habe eigentlich immer stillgehalten. Also er hat mich verbal immer angeschimpft und rund gemacht, dann bin ich aber einfach geflüchtet nach Hause und habe geweint und war halt dann wieder 4 Wochen depressiv. Warum hast du, wenn so etwas immer wieder vorgekommen ist in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten? Ja, er hat ja die letzten 33 Jahre mich nicht mehr geschlagen, nur verbal. Na gut, nur ist gut. Nur reicht auch aus. Warum hast du den Kontakt nicht abgebrochen? Weil mir nie jemand geglaubt hat. Er streitet ja alles ab. Naja, aber deswegen hättest du doch den Kontakt abbrechen können. Ja, aber... Weißt du, Domina, das war alles nicht so einfach. Ich war mit 3 Kindern alleinerziehend. Mhm. Und in diesem Punkt haben sie mir sehr geholfen finanziell. Mhm. Ach so. Das haben sie gemacht. Ja. So, jetzt ist die Frage, soll ich meinen 74-jährigen Vater anzeigen, genau, der offensichtlich wie von Sinnen auf dich eingeschlagen hat, wegen einer Lappalie? Ja. Du hast diesmal ja Zeugen. Ja. Ne, da ist ja, wer hat es denn konkret dann noch gesehen? Das ist der. Also ein guter Freund von meinem Sohn, seine Freundin, also das sind fremde Personen. Okay. Mein mittlerer Sohn, meine Schwiegertochter, mein Enkelkind. Okay, da sind eine ganze Menge Leute. Ja. Was sagt denn so deine Intuition, dein Herz im ersten Moment? Anzeigen oder nicht Angst, anzeigen? Ich habe Angst, dass wenn ich ihn, ich würde es gern tun, aber ich habe Angst, dass er mich dann bedroht. Ich wohne gerade 2 Straßen von denen weg. Ich würde mal sagen, ich glaube nicht, dass er das täte. Ich weiß das nicht, aber ich habe so eine Vermutung, dass er das nicht täte, weil der nämlich gewohnt ist, offensichtlich in seinem ganzen Leben, dass der so eine Scheiße machen kann, ohne dass ihn irgendwie jemand belangt. Richtig, das sagen meine, und das sind witzigerweise die meisten männlichen Bekannten sagen, zeig ihn an. Ja. Und die weiblichen sagen, nein, das kannst du nicht tun, lass es. Also, das ist natürlich jetzt komplett subjektiv. Aber du wolltest ja auch nur meine private Meinung hören. Ja. Nach dem, was du mir jetzt erzählt hast und nach der Vergangenheit, die du erzählt hast und sicher nur angedeutet hast, da werden viele schlimme Sachen noch vorgefallen sein in deiner Jugend. Genau. Durch den Vater. Genau. Ich würde es machen. Ich weiß, das ist ein schwerer Schritt. Es ist dein Vater. Der Mann ist 74 Jahre alt. Genau. Muss man alles berücksichtigen. Aber vielleicht wäre es auch eine kleine Genugtuung für dich, für all die Demütigungen, die dieser Mann in deinem Leben dir schon zugefügt hat. Ein einziges Mal ihm jetzt auch die Kante geben und zeigen. Was immer daraus auch entsteht, aber dann kriegt er endlich auch mal gespiegelt, so nicht. Und so geht es nicht. Hätte er sich jetzt entschuldigt bei dir? Der hat sich noch nie für irgendwas entschuldigt. Hätte, der streitet alles ab. Müsste man nochmal anders reden. Aber so nach so langer Zeit, was ist denn mit diesem Mann los? Wenn ihn auch die Wut in dem Moment überkommen hat, was keine Entschuldigung ist, aber wenn es denn ja, so Domian, wäre. Ja, Domian, aber ich habe eine Wohnungstür, da kann man rausgehen und fortgehen. Na, aber natürlich. Ich sag nur, wenn er in dem Moment vor Wut wirklich nicht zurechnungsfähig war, aber einen Tag später. War er nicht? Ja, aber einen Tag später war er es und er konnte sich erinnern an das, was er getan hat. Ja. Und auch deine Mutter offensichtlich drängt ihn nicht dazu, sich zu entschuldigen. Hast du Angst vor deiner Mutter, wenn du ihn anzeigst? Ich habe keine Angst vor meiner Mutter. Meine Mutter tut mir nur noch leid. Und die hat mir nicht zur Seite gestanden und so hat sie es jetzt eben auch getan. Die hat halt selbst Angst vor ihm. Und die wird auch nichts unternehmen. Und das ist eigentlich das Enttäuschendere, dass meine Mutter mich da stehen hat lassen wegen ihrem blöden verschickten Schuh da. Ja, ja. Ich stehe mit Torte auf dem Kopf, ich zitter, ich weine und sie hat kein Wort des Mitleides, des Trostes oder irgendwas für mich übrig. Das hatte sie früher ja auch nicht. Hatte sie früher auch nicht, nein. Also mein ganz persönliches Urteil steht fest, ich würde es tun. Aber schlaf mal drüber, red mal nochmal mit deinen Söhnen, was die meinen. Was ist? Hast du einen Partner? Nein, ich bin allein. Du bist ja mit allein. Red mal mit den Söhnen, die sind ja auch schon erwachsene Männer. Was die meinen, ich habe dir meine private Meinung gesagt. Die ist sicherlich streitbar und viele würden jetzt sagen, wie kann man das, aber es macht mich auch zornig, was du erzählst. Ja, mich auch. Ja. Traurig und zornig zugleich. Ja. Und ich habe mich in meiner eigenen Wohnung sicher gefühlt und ich hatte 2 meiner Söhne da, nur hat er wieder eine Lücke gefunden, auf mich loszugehen. Stell dir mal vor, die Söhne wären nicht da gewesen, du wärst allein mit dem gewesen. Der hätte mich kaputt gemacht. So, also du hast mein Urteil gehört. Und meine Domian, Meinung. Ich danke dir. Gabi, alles Gute wünsche ich dir. Danke und weiter so. Sehr gerne. Liebe Grüße an dein Team. Dankeschön. Tschüss, Gabi. Tschüss. So. Und hier ist Tanja. Tanja ist 39. Guten Morgen, Tanja. Hallo, Domian. Hallo, Tanja. Schön, dass du da bist. Bin ich ebenfalls. Um was geht's denn? Ja, um meine Tochter. Was ist da los? Die ist 13. Und schreibt bei Facebook mit Jungs über Sachen, die in einem Pornofilm vorkommen. In einem Pornofilm? Ja, ehrlich. Wie hast du es rausgekriegt? Ja, ich habe ihr Passwort geknackt und habe da mal nachgelesen, weil mich einfach interessiert, was meine Tochter so macht. Was man natürlich auch nicht macht, auch man muss auch Respekt vor einer 13-Jährigen haben und so weiter, aber nun hast du es gemacht. Aber es war so, sie hat vor 2 Monaten mit einem jungen Geschlechtsverkehr gehabt. Und daher ist halt jetzt einfach das Vertrauen, was sie mir gegenüberbringt, total weg. Sie ist ja immerhin auch erst 13, muss man sagen. Ja. Wie alt war der Junge? 14. Ja. Und wie hast du es rausgekriegt, dass die miteinander geschlafen haben? Ja, da hat sie ihre Seite offen gelassen. Sie hat sich vergessen abmelden. Und ich wollte auch zu Facebook gerade gehen. Und habe natürlich bei ihr die Nachrichten gesehen, weil sie war nicht abgemeldet. Hm. Und da habe ich das rein zufällig stand das da. Hast du sie dann darauf angesprochen? Natürlich. Hat sie hat es zugegeben. Ja. Aber sie hat gesagt, das war nur dieses eine Mal. Dann sage ich zu ihr ja, ob sie verhütet habe. Ja. Dann sagt sie nein. Bin natürlich sofort mit ihr zum Frauenarzt gegangen. Und Gott sei Dank nicht schwanger. Mhm. Ich habe natürlich mit ihr nachher geredet, dass das so nicht geht. Sie ist erst 13 Jahre. Mhm. So, was sollte man sich halt aufheben, bis wirklich mal der richtige Mann da ist oder ja, Freund. 13 ist wirklich ein bisschen früh. Es ist zu früh. So, jetzt sagst du, sie schreibt fast pornografische Sachen. Was schreibt sie? Weil ich mag das gar nicht so in den Mund nehmen. Bitte? Ich mag das gar nicht so in den Mund nehmen. Naja, du kannst ja so ein paar Beispiele, damit wir so eine Vorstellung haben. Ja, er soll sie Punkt, Punkt, Punkt bis zum Tode und lauter so Sachen. Und sie lest ihm einen und die schreiben wirklich so, wie man es sich das von einem Pornofilm. Also ich merke schon, dir ist es peinlich, das überhaupt auszusprechen. Ich bin sicherlich nicht Brüde oder so. Aber es ist ganz krass. Aber das ist einfach zu krass. Mhm. Schreibt sie das mit diesem Jungen, mit dem sie Sex hat? Ich habe da bei 6 verschiedenen gelesen und bei 6 ist das immer wieder vorgekommen. Ach, und weiter. 6? Ja, aber da standen noch viel mehr Jungs. Aber habe ich einfach nicht mal die Kraft gehabt zu lesen. Wann hast du das entdeckt? Freitag. Hast du sie darauf auch angesprochen schon? Ja. Oh, und was sagt sie? Angefangen hat es so, ich habe sie erst ja gefragt, ob sie mir das Passwort gibt. Mhm. Da sagt sie nein. Dann sage ich, ja, warum mit? Sagt sie zu mir, das ist ihr privat und das geht mir soweit nichts an. Dann sage ich, Lea, es geht mir wie schon was an. Ich möchte einfach mal sehen, was du da so schreibst. Mhm. Dann sage ich, wenn du nichts zu verbergen hast, wir sind ja auch so offen miteinander, wenn du nichts zu verbergen hast, dann kannst du mir das ja mal zeigen. Mhm, genau. Und sie hat so einen Aufstand gemacht und da habe ich gleich so wieder so ein Gefühl gehabt, dass da irgendwas ist. Mhm. Und wie gesagt, dann habe ich es halt geknackt. Aber da hattest du es ja schon gesehen, ne? Vorher gefragt, ob sie mir das passt. Ach so, ich verstehe. Einfach mal zum Reinschauen, ob alles in Ordnung ist. Ich verstehe. Mhm. Und durch das, was sie so einen Aufstand gemacht hat. Hast du es geknackt? Genau. Und natürlich, was sie da gelesen haben, das. Sind die denn die Jungs so in ihrem Alter oder auch ältere Jungs, so die Männer? Wenn wir ganz ehrlich sind, das ist schwer zu sagen, weil ich glaube, fast keiner gibt das ein richtiges Alter an. Wie sprechen die denn mit deiner Tochter oder wie sprechen die deine Tochter an oder was sagen die zu der Tochter? Ja, sie schreiben halt erst ganz normal und irgendwie kommen sie auf das Thema. Mhm. Und sie macht dann natürlich auch gleich mit. Also das ist so ein Hin und Her. Sie schreibt was Pornografisches und die schreiben was Pornografisches. Genau. Was war das? Ich meine, das können wir vielleicht als ein Beispiel nochmal sagen. Was war das Schlimmste, was du gelesen hast an Wort oder Bezeichnung oder an Begrifflichkeit? Das kann ich jetzt gar nicht so sagen, weil ich habe mit alles gelesen, weil ich das einfach nicht geschafft habe, wenn ich das gelesen habe, dass ich sehe, das schreibt meine Tochter. Also es ist ganz heftig. Ich merke es jetzt wirklich. Das könnte genauso eine Hure schreiben, die Chat-Sex mit professionell macht. Ganz genau. So läuft es ab. Wie erklärst du dir, dass deine doch sehr junge Tochter so ein Vokabular schon drauf hat? Ja, ich weiß es nicht. Eigentlich auch eher ein bisschen untypisch, ne, für Mädels in dem Alter. Gerade für Mädels. Bei Jungs kann man das vielleicht noch eher. Ich glaube schon, dass sie ziemlich frühreif ist. Aber einfach mit der Ausdrucksweise kommt mir überhaupt nicht klar. Jetzt ist meine Frage, hatte ich gerade schon mal gestellt, aber da haben wir uns, glaube ich, ein bisschen missverstanden. Auf diese neue Entdeckung, hast du sie da auch schon dran? Ja. Ach so, ja. Und wie ist da ihre Reaktion? Sie gibt zwar zu, dass sie es geschrieben hat, und dann frage ich sie, ja, Lea, warum? Warum so? Hm. Dann sagt sie immer zu mir, sie weiß es nicht. Dann sage ich, es gibt ja nicht, dass du das nicht weißt. Du musst es ja wissen. Hm. Wenn ich so schreibe, man muss ja auch wissen, warum oder wieso. Mhm. Und darauf gibt sie mir keine Antwort. Das sagt sie immer, sie weiß es nicht. Ist sie ein eher schüchternes Mädchen? Nein. Nein. Nein. Mhm. Sie ist noch Schülerin, ja klar, gehe ich raus, sicher in dem Alter. Mhm. Du bist alleinerziehend? Nein. Nein? Nein. Ich bin zwar geschieden von dem Vater von ihr, aber ich bin wieder verheiratet. Und der Stiefpapa, sag ich mal, weiß dir auch Bescheid? Ja. Was sagt der? Er hat zu mir gesagt, er tut sich das nicht an und liest dieses, was da drinnen steht. Na gut, aber was sagt er zu dem Vorfall überhaupt? Ja, er ist gleich wie ich fertig momentan. Mhm. Zumindest wir stehen jetzt an einer Mauer an, wir wissen jetzt nicht mehr, was wir tun sollen. Und du hast das Gefühl, dass du sie nicht erreichen kannst im Gespräch? So. Irgendwo schon, weil sie sagt zu meiner Freundin, ich bereite meiner Mama so Kummer und zu Schmerzen. Mhm. Und sie sagt aber immer, ich weiß nicht, warum ich das mache. Pass auf, ich würde mir an deiner Stelle auch Sorgen machen. Wenn ich ein 13-jähriges Mädel hätte und ich würde sowas lesen, wäre ich auch hoch alarmiert. Ja. Das muss ich dir sagen. Und es kann ja auch sein, dass in dieser Kommunikation das nicht so funktioniert, dass ihr zueinander findet. Ich würde dir raten, zusammen mit ihr zu einer Beratungsstelle zu gehen, zu einer psychologischen Beratungsstelle. Ja. Welche genau das ist, können wir gleich mal noch, welche es genau sein sollte in dem Fall, können wir gleich mal rauswählen. Ich finde, das ist gut, wenn da ein Fachmann bei ist. Ja. Denn offensichtlich schafft ihr beiden, also du und dein Mann, das nicht zusammen an sie da wirklich ranzukommen. Nein. Vor allen Dingen, um auch Schlimmeres zu verhindern, wer weiß, wo sie da noch irgendwie reingeraten kann. Eben, das ist ja meine Befürchtung. Die Befürchtung hätte ich auch. Ich habe ja, drum momentan ist einfach, ich bin fertig und ich weiß, das ist wie eine Wand. Ich weiß nicht mal, wie ich über die Wand drüber komme oder nach links oder nach rechts. Weißt du, ich hätte auch Sorge, wenn sie mit 6 Typen so schreibt, kommt natürlich irgendwann von den Typen der Vorschlag, komm, lass uns mal treffen. Eben. Und wer weiß, was das für Leute sind, vielleicht sind es wirklich viel ältere und so weiter. Also ja. Da ist jetzt Alarmstufe rot, finde ich. Und das nächste ist, es sind ja keine. Bitte? Das nächste ist, es sind ja keine deutschen Jungs, das sind alles türkische Jungs. Woran merkst du das? An den Namen? An den Namen? Mhm, ja. Mhm. Das ist ja, und ich erkläre das ja auch immer, dass das nichts ist, aber... Gut. Irgendwie. Also es muss was passieren und es muss am besten zusammen mit einem fachkundigen Menschen passieren. Ja. Jetzt wirst du von meinem Psychologen zurückgerufen, von dem Inga. Ja. Der gibt dir jetzt mal ein paar Adressen an die Hand, die in deinem Fall jetzt gut sind. Ja. Und dann wünsche ich, dass ihr zum Erfolg kommt und du mit deiner Tochter dahin gehst und daraus dann auch etwas wird und resultiert. Hoffentlich. Liebe Tanja. Dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich. Ich sage vielen, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne, Tanja. Alles Gute. Danke ebenfalls. Tschüss. Ciao. So, wir haben 1:23 Uhr. Ha! Jetzt sehe ich hier jemanden. Das ist ja nur sehr selten, dass ich ja jemanden kenne. Zumindest so ein bisschen kenne. Vom Lesen kenne. Ich freue mich sehr herzlich begrüßen zu können. Sinhard, 22. Ja. Grüße dich auch. Sehr, sehr lieben Gruß. Hallo Sinhard. Ja, jetzt habe ich schon deine Reaktion schon erahnt. Ja, weil ich das hier immer sehe. Ja, ich bin sehr verwundert. Ich habe mich über dein Paket auf jeden Fall sehr, sehr gefreut und wollte dir ein ganz, ganz großes Dankeschön aussprechen. Sehr gerne. Wir wollen mal die Leute aufklären, wer du bist. Ja, also, kannst du, wenn du willst. Ja, ich kann es mal aufklären. Ich bin ja seit einiger Zeit aktiv auf Facebook und lade euch übrigens auch sehr herzlich ein, euch da einzuklicken. Ich sag gleich mal die Adresse. Und also wird sehr viel über die Sendung diskutiert, was wir und ich sehr interessant finden. Und einer, der eifrig immer dabei ist und auch postet, ist Sinhard. Sinhard ist Rapper, junger Rapper, ne, kann man so sagen. Ja, das könnte man so ausdrücken. Genau. Und du hast mir ein Autogramm geschickt und ich habe dir ein Autogramm geschickt und so ist ein kleiner Kontakt zustande gekommen. Richtig, richtig. Auf jeden Fall wollte ich auf jeden Fall einfach mal anrufen, weil ich könnte jetzt auch kein Problem erklären, das würde nicht gut morgen in der Presse aussehen. auf jeden Fall bin ich süchtig, ja. Ich bin wirklich Domian-süchtig, also ist auch negativ bezogen, kann das auch natürlich werden, weil ich halt sehr, sehr früh aufstehen muss und mein Manager mich jeden Morgen dann anguckt und meine Augen sieht und daran direkt festmacht, aber dass ich Domian geguckt habe. Ich denke, so als Rapper hat man dann ein cooles Leben. Da ist man lange nachts auf und kann bis in die Puppen schlafen. Ja, ist das nicht so? Ja, das ist alles mehr Schein als Sein. Generell auch die Musikszene ist mehr Schein als Sein. Das ist eigentlich sehr, sehr harte Arbeit, die man da eigentlich sehr verübt. Wie weit bist du denn schon? Du, das ist ja auch ein hartes Geschäft. Ja, ich bin jetzt quasi am Anfang. Es läuft aber sehr, sehr gut. Ich war schon bei Viva und so weiter. Ah ja. Ich mache auch die Musik, die eigentlich für Domian-Hörer auch sehr interessant sind, da du auch eine Inspiration von mir bist. Ah, Das freut mich. Ja, so, deswegen bin ich auch so eifrig dabei. Das ist sehr schön. Kann man dich denn irgendwo auch mal sehen oder trittst du auf? Wir bauen gerade derzeit alles auf. Mich gibt's überall zu kaufen, bei Music Load und so weiter. Da ist mein Album auch auf 21 der Albumchart bei Music Load eingestiegen. Ah ja. Ja, jetzt kommt das Neue und da kommst du auch, glaube ich, drin vor. Ach so, in dem Album? Ja, ich will jetzt ein Video machen. Das habe ich der Regie auch schon mal gesagt gehabt. Und zwar gibt es dann einen Videoausschnitt, wo ich dann Domian gucke. Ah ja. Es geht mich, vielen Dank. Das ist, ja, ich bitte dich. Das ist absolut okay. Wie bist du? Du bist erst 22 Jahre alt. Wie bist du in diese Musikszene reingekommen? Ich mache das jetzt seit 10 Jahren. Ja, seit 10 Jahren. Ich war mit 12 Jahren als Diskjockey schon unterwegs in Diskotheken. Mhm. Ja, ich bin eigentlich da nicht reingeboren, aber mein schlechtes Leben hat mich eigentlich dazu verliehen, solche melancholischen Texte zu schreiben, sehr viele anderen Menschen berühren. Du sagst dein schlechtes Leben? Ja, ich meine, wenn wir jetzt über mein Leben jetzt sprechen würden, da wären wir, glaube ich, ein paar Tage beschäftigt. Aha, also ist das so in deinem Fall wie bei vielen Rappern, dass sie sich so auch Luft machen? Genau, das ist ist mein Ventil. Ich habe sehr, sehr, sehr schwarze Vergangenheit hinter mir und das verarbeite ich dann in den Texten. Gelingt das? Hast du den Eindruck, dass das gelingt? Sehr. Also ja, tut es dir gut auch, wenn du es dann so verarbeitest? Wenn ich das nicht hätte, wäre ich schon längst gestorben. Es macht mich fast neugierig, was da an krassen Sachen passiert ist. Ja, du hast das Album noch zu Hause, da kannst du es ja mal in Ruhe anhören, wenn du Wochenende Zeit hast. Absolut. Vielleicht nur jetzt auch für die Hörer ein Stichwort, was so Schlimmes ich war. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Also Eltern zum Beispiel. Ja, da fing es an. Also meine Mutter lebt im Pflegeheim, ist querschnittsgelähmt durch einen Suizidversuch. Weiter darauf eingehen können wir jetzt in der Öffentlichkeit nicht, Möchtest du nicht. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr heftig. Ja. Fängt an bei Obdachlosigkeit. Fängt an bei Alkoholismus. Also ich habe wirklich jeden Dreck, den ich schreibe, auch erlebt. Also da muss ich sagen... Es ist nicht so wie die meisten Leute, die einfach irgendwelche Fantasiegeschichten erzählen. Bei mir ist es wirklich erlebt. Da muss ich sagen, Respekt, dass du versuchst, über diese Schiene halt mit den Beinen auf die Erde zu kommen und dich nach oben zu arbeiten. Viele Menschen sind gebrochen und können da nicht mehr. Genau, das sind ja die Themen, die ich anspreche. Ja. Fängt an bei Frust der Jugend, weil die Jugend keine Perspektive in Deutschland hat. Oder wenn niemand an dich glaubt. Ja. Das sind dann Lieder, die meistens den Leuten aus der Seele sprechen. Ja. Ich denke gerade, vielleicht wird dieses Gespräch mal ganz, ganz wertvoll sein. In 4, 5 Jahren bist du ein Superstar. Und dann können wir sagen, wir haben damals mit Sinnhardt gesprochen. Ja, das ehrt mich jetzt, was du da sagst. Ja, was ist das eigentlich für ein interessanter Name? Sinnhardt. Weil es Sinn hat. Ah, das ist ja pfiffig. Das ist ja pfiffig. Und man sagt aber Sinn hat zu dir. Ja, aber man versteht es meistens auch nicht. Also viele halten es für einen arabischen Namen, aber im Prinzip ist es komplett deutsch. Ja, Sinn und dann hat, super. Weil es Sinn hat. Super Idee. Mein Lieber, ich wünsche dir, es hat mich sehr gefreut, dass wir uns so akustisch kennengelernt haben. Schönen Gruß an die Facebook-Gemeinde. Genau, und an Twitter und so weiter. Die Twitter auch, natürlich. Natürlich. Was da los ist. Also die wirst da überall ein Held, auf jeden Fall. Viel Erfolg. Toi, toi, toi. An der Seite will ich nochmal sagen, super, dass es dieses Format gibt, weil wenn es dich nicht geben würde, wird definitiv die Selbstmordrate in Deutschland definitiv steigen. Sehr nett, dass du sagst und... wir geben uns Mühe und versuchen das Beste hier zu machen. Liebe Grüße auch an das Team und ich wünsche dir auf jeden Fall noch alles, alles Gute und wünsche ganz, auch, ganz viele nette Anrufer. Dankeschön, Sinnert. Alles Gute dir. Mach's gut. Danke dir. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt nochmal kurz die Adresse, wenn ihr gerne auch über diese Sendung diskutieren möchtet bei Facebook. Die Adresse, die Originaladresse, meine Seite, das ist facebook.com/ und dann einfach domian.jürgen. Jürgen natürlich mit UE geschrieben. facebook.com/domian.jürgen. Das ist, wie gesagt, für uns immer sehr interessant, eure Meinung zu hören über die Themen und wie die einzelnen Anrufe ankommen. Dann gibt's Tipps und so weiter. So, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir weiter mit... das ist heute der Abend der interessanten Namen. Nach Sinnhardt kommt jetzt Derek, 44, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ist das dein Vorname, Derek? Ja, das ist mein Vorname. Ah. Du klingst aber gar nicht so fröhlich. Nee, das bin ich auch nicht wirklich. Derek, was ist los? Ja, muss ich ein bisschen erzählen. Also, ich habe ein paar Probleme mit dem Rücken gesundheitlich, Bandscheibe kaputt. Darf ich mal eher fragen, sonst habe ich es immer so im Kopf. Ist das ein deutscher Name? Jein. Nee, eigentlich nicht. Habe ich so als Vornamen noch nie gehört. Doch, es ist ein sehr alter deutscher Name. Alter, Dietrich von Bern war der Ursprung. Daraus ist dann irgendwann Derek geworden. Ich kenne natürlich nur wieder die Fernsehserie und nicht den alten deutschen Vornamen. Entschuldige, jetzt aber wirklich zu deiner Sache. Ich hatte es noch im Kopf gehabt. Ja, jedenfalls war ich dann vom Arzt angehalten worden, eine Reha zu machen, bin dann auch in Reha gefahren. Und wie das in ganz vielen Rehas bestimmt auch schon tausendmal passiert ist, habe ich da eine ganz tolle Frau kennengelernt. Ist ja toll. Ja, und das mit der Reha hat auch ganz gut geklappt. Und dann waren wir auch so darüber einig, dass das wohl weitergehen soll. Ja, und dann waren wir am letzten Wochenende jetzt was Vergangenes verabredet, wollten uns treffen. Mhm. Und dann habe ich Donnerstagabend noch eine Mail von ihr gekriegt, so von wegen kuscheln und jetzt, dass ich ihr fehle und sowas. Und ja, habe mich gefreut natürlich und bin darüber eingeschlafen. Und ja, das war das Letzte, was ich von ihr gehört habe. Und heute habe ich dann die Nachricht bekommen, dass sie gestorben ist. Ganz unerwartet. Ja. An was? Es ist noch nicht raus. Die Obduktion, die dauert wohl noch an. Also da werde ich wohl noch Ergebnisse kriegen. Also ich gehe mal davon aus, dass sie, wenn ihr euch in der gleichen Reha kennengelernt habt, dass sie auch mit irgendwas Orthopädisches hatte, irgendwas am Rücken oder... Nee, Bad Eilsen war das. Bitte? In Bad Eilsen. Ja, ich meine, dass sie auch ein orthopädisches Leiden hatte, oder? Ja. Also, Schultern. Ja, genau. Schultern. Die wurden operiert und dann waren sie in der Bewegung nicht mehr so einwandfrei und das hat sie da dann trainiert. Genau. Also sie war jetzt nicht schwer herzkrank oder dergleichen. Nein. Also nicht so, dass ich wüsste, ne? Von wem hast du die Nachricht, die Todesnachricht bekommen? Habe ich von einer ganz, ganz lieben Mitpatientin, die da auch mit mir zusammen war. Und die haben mich schon wohl versucht, am Samstag zu erreichen und haben da meine Nummer nicht gefunden. Ja, und somit habe ich das dann heute von ihr erfahren. Wie oft hattet ihr euch denn jetzt nach der Reha schon gesehen? Also sie hatte früher Reha-Schluss als ich. Hm. Und also das war ein Mittwoch, wo sie dann entlassen wurde und war den Samstag gleich nochmal wieder hergefahren zur Reha, hat mich besucht, weil ich noch dann bis folgenden Dienstag da war. Hm. Und das war das letzte Mal, wo ich sie gesehen habe. Sonst haben wir uns immer so geschrieben und telefoniert. Ach so, da war ja, noch gar nicht... waren jetzt wieder verabredet fürs Wochenende und dann habe ich nach dem Donnerstag nichts mehr von ihr gehört. Und dann das heißt, so eine richtig ruhige Zeit außerhalb der Reha hattet ihr noch gar nicht gehabt? Nee. Hm. Und du warst schon verliebt in diese Frau? Ja. Ja. Wie alt ist die Frau geworden? 43. Das ist natürlich ein heftiger Schlag, wenn man sich frisch verliebt hat und dann gar nicht damit rechnet und dann kommt jemand nicht... Ja. Ist ja auch schon komisch, wenn jemand dann nicht kommt, ohne dass er sich irgendwie meldet. Da hast du dir doch sicher auch schon Sorgen gemacht, ne? Als sie nicht kam. Ja, also so meine Gedanken sind natürlich in alle Richtungen gegangen, klar. Aber sowas habe ich natürlich nicht befürchtet. Aber als sie dann nicht kam zu der verabredeten Zeit, warum hast du, du hättest ja mal anrufen können. Habe ich ja versucht, da ist ja keiner ans Telefon gegangen. Verstehe. So, jetzt weiß man gar nicht, was da los ist. Die Frau ist verstorben, man weiß nicht, was los ist, warum sie verstorben ist und du stehst da auch und bist ganz hilflos. Und bist ganz hilflos. Hast du denn schon irgendjemanden aus ihrem Umfeld auch kennengelernt? Ja, also auch nur telefonisch. Und zwar irgendwie die beste Freundin wohl von ihr, die mir das dann auch dann danach nochmal mitgeteilt hat von der Mitpatientin, hatte ich dann ihre Telefonnummer und die hatte ich dann nochmal natürlich, um genaueres zu erfahren, da angerufen und das war dann das erste Gespräch so. Hatte deine Freundin ein Kind? Oder Kind? Ja, aber schon groß. Ja. Also schon aus dem Haus. Ja, ja, ich frage deshalb, vielleicht könntest du auch mal versuchen, mit diesem Sohn oder mit der Tochter, was immer sein mag, Kontakt aufzunehmen. Oder? Fehlt mir jede Telefonnummer, alles. Alles, gar nichts. Also, ich habe da noch gar nichts, nee. Du hast nur diesen Kontakt, das ist, der dir das erzählt hat auch. Ja. Oh, das tut mir sehr leid für dich. Wie lange warst du denn jetzt, wie lange warst du nicht mehr verliebt gewesen? Ja, also ganz schön lange, ne? So, das war schon was ganz Besonderes für mich. War. Ja, wie lange liegt die letzte Liebe zurück vor dieser Frau? 5 Jahre. 5 Jahre, Man hat ja immer so das Bedürfnis, wenn man jemanden verliert, dass man Sachen erfährt und dass man sich auseinandersetzen kann, dass man reden kann. Und das ist ja für dich ganz schlimm. Du sitzt jetzt da und weißt fast nichts und hast nur diesen einen Kontakt und musst warten, was du über diesen Kontakt erfährst. Ja. Vielleicht könntest du aber doch über diesen Kontakt versuchen, vielleicht noch jemand Näheres aus ihrem Umfeld zu erkunden, um mal ein Gespräch zu führen und etwas Näheres vielleicht zu erfahren. Ja, keine Ahnung, wie man sowas pietätvoll macht, da weiß ich jetzt auch nicht. Ja gut, aber kannst du ja, wie ich dich jetzt kennenlerne, wirst du ja schon sehr pietätvoll machen, da hätte ich gar keine Sorge. Darüber hinaus würde ich dir gerne noch die Informationen von einer Trauergruppe an die Hand geben. Damit du nicht so ganz alleine, ne? Damit du nicht so ganz alleine bist, ja. Lieber Derek, dann bitte ich dich aufzulegen und wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. Es tut mir sehr, sehr leid. Sehr leid. Dankeschön. Ich brauche da auch einfach nur mal jemanden zum Reden. Ja. Da legst du auf und wir melden uns wieder. Okay. Tschüss. Danke, tschüss. Sehr gerne, tschüss. So, jetzt haben wir wieder einen ganz normalen Namen. Nicht der Sinhard, nicht Derek, sondern Sabine. Sabine ist 44. Guten Morgen. Guten Morgen. Sabine, hallo. Um was geht's bei dir? Es geht um meinen Vater. Und zwar ist bei ihm eine beginnende Demenz festgestellt worden, vor kurzem. Wie alt ist der Vater? 69. Ja. Also noch relativ jung. Und ich bin so ein bisschen im Zwiespalt mit meiner Schwester, weil sie jetzt schon Ausschau hält nach Heimen, die halt auf Demenz spezialisiert sind. Sie hat halt auch einen Bekannten, der so ein Altenheim leitet und hat sich dann da schon eingehend informiert. Und ich habe da so meine Schwierigkeiten, weil ich meinen Vater da noch überhaupt noch nicht sehe. Und ich soll aber mitgehen, da gucken und so weiter. Für mich ist das irgendwie noch zu weit weg. Und meine Mutter, die leben also beide noch zusammen zu Hause im eigenen Haushalt, aber meiner Mutter geht's körperlich auch nicht sehr gut. Die hat halt auch Gicht und so weiter, kann also nicht mehr viel machen, die können beide nicht mehr so gut laufen und meine Mutter ist aber auch erst 68. Wohnst du denn in der Nähe? Ich wohne ungefähr 10, 12 Kilometer entfernt. Naja, das geht ja. Ja, und also ich bin eigentlich so diejenige, die sich um alles kümmert, was zu den Ärzten fahren betrifft oder ich war also auch mit meinem Vater bei dieser Untersuchung und so weiter. Du hast gerade gesagt, man hat eine beginnende Demenz diagnostiziert. Genau. Wie äußert sich diese beginnende Demenz bei ihm? Also es ist so, dass er eben halt so kurzzeitige Sachen vergisst, die gerade erst gewesen sind. Was habe ich gegessen? Wann habe ich gegessen? Habe ich das überhaupt oder habe ich meine Tabletten genommen und alles, was so nicht lange her ist. Kann man sagen, dass das noch Kleinigkeiten sind? Dass er im Großen und Ganzen noch... Ja, er fährt noch selber Auto und der normale Tagesablauf ist auch noch da. Aber zum Beispiel, nur als Beispiel, wir waren halt in dieser Arztpraxis, da sollte er in die Röhre. Da mussten wir ungefähr eine Stunde warten. In der Zeit hat er mich bestimmt 5, 6 Mal gefragt, warum sind wir denn jetzt überhaupt hier? Ach so. Darf er denn dann noch Auto fahren? Eigentlich nicht. Dann solltest du das auch unterbinden. Ja, wir arbeiten dran. Also er fährt so noch eigentlich gut. Und das ist also bei ihm so, diesen Automatismus des Autofahrens hat er voll drin. Mhm. Ja, ja. Was passieren kann, ist, dass er nicht mehr weiß, wo er ist. Naja, so halt, ne? Oder sich verfährt oder so, ne? Er fährt aber eigentlich auch nie alleine. Aber so im, im normalen Zusammenleben, im Alltag, ist er für deine Mutter noch keine Last? Nein. Also er hat noch nicht diese, was uns dann auch erzählt wurde, dass er irgendwann mal auf irgendeine Art und Weise aggressiv wird und so, das hat er noch nicht. Was würde das denn für ihn bedeuten, wenn er jetzt schon in ein Heim käme? Das würde gar nicht gehen. Das würde für beide überhaupt noch nicht gehen. Also meine Mutter, die kann das sowieso alles nicht richtig realisieren. Die ist sehr labil. Wie gesagt, die bekommt auch eine Behandlung, weil sie schon seit Jahren auch an Angstzuständen leidet und so weiter. Die ist wirklich sehr, sehr labil. Die kann da gar nicht mit umgehen. Und jetzt, meine Schwester sagt ja auch, das ist nicht für jetzt. Mhm. Sie will halt gucken, weil es nicht sehr viele Heime gibt, die auf den Mensch spezialisiert sind, dass man dann eben Platz hat. Aber für mich geht das einfach alles zu schnell. Ich bin immer diejenige, die sich drum kümmert, zu den Ärzten zu fahren und zu Hause zu helfen. Also die Position deiner Schwester ist auch, er soll nicht jetzt sofort, ich wiederhole es nochmal, sondern man will ein bisschen organisieren, sie will ein bisschen sich erkundigen schon mal. Für den Fall der Fälle, dass man dann einen Ort hat, wo er hin kann. Richtig, das ist ja bestimmt auch nicht verkehrt, aber ich sehe das noch so weit weg. Also ich kann mich da noch nicht so... Ja, vielleicht ist das für dich auch eine harte Konfrontation, dann in so ein Heim zu gehen, denn dann muss man wirklich kapieren und realisieren, dass der Vater diese schwere Erkrankung hat. Ja. Du wirst dann da konfrontiert mit der Realität. Auch, ja, richtig. Auch mit eurer Realität, die du natürlich begreifen musst. Ja. Dennoch sehe ich es genau wie du, aber offensichtlich auch wie deine Schwester, dass es nicht um jetzt geht, sondern vielleicht in einem Jahr, vielleicht auch in zwei Jahren. Ja. Ich meine, dass sie jetzt schon gleich das angefangen hat zu organisieren, ist vielleicht ein bisschen früh, wo es nur gerade erst diagnostiziert wurde. Ja, und mich ärgert halt immer, dass ich diejenige bin, die immer alles macht, was eben zeitaufwendig und arbeitsaufwendig ist, wie zum Beispiel im Haushalt helfen da. Ach, das macht die Schwester nicht so? Nee, ich mache meiner Mutter die Haare und das kann sie alles nicht mehr. Ich fahre zu den Ärzten und sie ruft dann halt an oder sie hat halt Übersicht übers Konto. Mhm. Aber ein kleines Beispiel, letztens musste ich dann samstags, bevor ich dann noch später arbeiten musste, dahin die Wohnung machen, ein bisschen so rum. Und sie ist in der Zeit mit meinen Eltern frühstücken gegangen. Da habe ich dann auch gedacht, also in der gleichen Zeit, das hat mich dann so geärgert, wo ich dann gedacht habe, mein Gott, dann hätte sie ja auch mal da was machen können. Ich verstehe, da ist auch ein gewisser Zorn auf die Schwester. Jetzt, wo es ganz, ganz ernst wird, was macht sie? Sie organisiert gleich irgendwie ein Heim, damit der Vater dann eventuell da praktisch, ich sag's mal ganz provokativ, abgeschoben wird. Genau, ganz der provokativ. Ist ja dann gut aufgehoben. Der ist dann gut aufgehoben. Und du bist diejenige, die ständig vor Ort ist und sich um die Eltern kümmert, zum Ärzten fährt und dieses und jenes. Ja. Ich verstehe. Das kann ich gut nachvollziehen. Ja, ist das so, weil, wie gesagt, ich meine, wir haben uns zwar beraten lassen und ich weiß, dass das innerhalb kürzester Zeit sehr viel schlimmer werden kann, aber er bekommt jetzt auch Medikamente, die das ein bisschen verzögern sollen. Genau, das gibt's ja. Ja, genau, die kriegt er jetzt auch, aber für mich ist das alles irgendwie zu schnell. Mhm. Verstehe ich. Würde ich an deiner Stelle der Schwester auch so sagen? Ich meine, man kann das ja wirklich machen, dagegen spricht ja gar nichts. Nein. Aber dann kann man es vielleicht auch erstmal wieder vergessen, wenn sie es jetzt gemacht hat. Und nicht, dass sie ständig mit dem Thema ankommt. Genau, und das ist das, was bei mir so jetzt ein bisschen sauer aufstößt. Ich gehe zwar auch mit, aber irgendwie ist mir das alles ein bisschen zu forscht. Und ich sehe es halt noch nicht. Und meine Mutter, die ist da auch absolut noch mit überfordert. Und ich bin realistisch. Ich habe auch schon im Altenheim selber gearbeitet und so. Ich kann sowas. Mhm. Ich kann sowas auch einordnen, ne? Aber hast du denn eigentlich mit deiner Schwester auch mal darüber gesprochen, warum sie sich so wenig konkret kümmert um die Eltern? Hast du sie kritisiert? Ja, sie hat halt wenig Zeit, aber ich habe auch wenig Zeit. Ich bin alleinerziehend, ich habe 2 Jobs. Mhm. Ich muss auch alles unter einen Hut kriegen. Und das heißt, da gibt es keine Lösung. Das ist jetzt so, wie es ist. Und für mich sind die Prioritäten irgendwie anders. Mhm. Also für mich ist es dann so, ja, wenn ich dann dahin muss und wenn es dann auch schon Abend ist, dann muss ich eben dahin. Dann machst du das, weil es die Eltern sind. Ja. Und sie sitzt dann vielleicht zu Hause und guckt Fernsehen. Ja. Was macht sie denn? Was macht sie vom Beruf? Sie ist auch den ganzen Tag im Büro, also bis 17 Uhr, glaube ich, arbeitet sie immer. Ja. Und sie wohnt nicht weiter weg als ich von den Eltern. Und, also ich würde auch an deiner Stelle, ich meine, das wirst du sowieso machen, glaube ich, auf jeden Fall aufpassen, dass man den Vater nicht zu schnell abschiebt. Genau, so kommt es mir jetzt im Moment vor. Auf jeden Fall, das muss man, glaube ich, sehr, sehr behutsam machen und auch mit der Mutter besprechen. Er sagt schon selber immer, ja, ich weiß, ich bin bekloppt im Kopf und so. Das, ne? Mhm. Die Phase, die er jetzt hat, die ist für einen Demenzkranken, hat man uns erklärt, schlimmer als die, wenn er dann wirklich so weit ist, für ihn selber. Ich würde an deiner Stelle aber auch ein bisschen, vielleicht, wenn du es kannst, es sei denn, euer Verhältnis ist so eingefahren, vielleicht ein bisschen forscher deiner Schwester gegenüber auftreten. Ja, ich bin da immer etwas zu... Bisschen selbstbewusst. Ich mache und ärgere mich, aber ich will auch immer irgendwie Ärger vermeiden. Und ja, aber so ein bisschen... Vor allem auch wegen meiner Mutter. Verstehe ich alles. Aber so ein bisschen darf man auch nicht dann zu sehr mit sich machen lassen. Ne? Mhm. Ihr tragt beide Verantwortung für die Eltern. Ihr seid die beiden einzigen Kinder. Ja. Ja. Also wir beide sind uns einig, dass man da perspektivisch drüber nachdenken muss und wenn man da schon mal was vorgesorgt hat, ist das gar nicht schlecht. Ist, ne? Genau, das ist gar nicht der Punkt. Aber wie gesagt, jetzt geht es darum, sich um die Eltern zu kümmern, um den Vater zu kümmern, in der heimischen Umgebung, solange es möglich ist. Ne? Genau. Und ich habe auch gesagt, ich wäre auch bereit, irgendwie anders noch umzuziehen, wo ich, was weiß ich, direkt neben meinen Eltern irgendwie, ne, damit ich Respekt, mehr da bin, aber bevor ich da irgendwas in Richtung Heim mache, ich würde versuchen, solange bis es irgendwie geht. Kann ich dich nur bestätigen. Würde ich genauso machen. Würde ich genauso machen. Und sei mal ein bisschen selbstbewusster deiner Schwester gegenüber. Ich glaube, das tät dir gut, glaube ich. Ja. Sabine, wir sind uns einig. Hoffen wir, dass dein Papa noch lange gut geht. Ja, das hoffe ich auch. Es kann ja auch sein, dass sich das wirklich sehr, sehr langsam erst entwickelt. Eben. Und Genau. Und er noch viele gute Monate und Jahre, hoffen wir, haben wird. Das hoffen wir, ja. Alles Liebe, alles Gute, Sabine. Danke, Domian. Schönen Sehr gerne. Abend Tschüss. Noch. Ciao. Ja, so, meine Lieben, Thema diese Woche. Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Angst vor Zuhause. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die ungerne nach Hause kommen. In ihr Haus, in ihre Wohnung, weil dort zum Beispiel vielleicht ein prügelnder Partner droht, weil dort ein schwer kranker Angehöriger liegt oder weil dort verständnislose Eltern warten oder weil sie sich dort einfach sehr einsam fühlen. Also wenn ihr Angst vor eurem Zuhause habt, wenn ihr gar nicht gerne nach Hause geht, aus welchen Gründen auch immer, dann meldet euch, dann werdet ihr Gesprächspartner für unsere Sendung in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. Mailt uns am besten schon mal domian@wdr.de, Stichwort Angst vor Zuhause. Das ist das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Heute Freitemennacht, wie immer montags. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne reden wollt. Hier ist Cornelia. Hallo Cornelia, 38. Ja, hallo, hier Domian. Hallo. Um was geht's bei dir? Ja, um Sterbebegleitung. Ah, im Prinzip, meine Vorrednerin, ich habe das jetzt hinter mir. Und zwar mit meiner Mutter. Meine Mutter ist 88 geworden. Mhm. Vor rund 8 Jahren ist bei ihr Alzheimer-Demenz diagnostiziert worden, im ersten Stadium. Da warst du so Nachzügler, ne? Ich rechne gerade, also du bist erst 38. Ja. Mit knapp 50 hat sie mich bekommen. Das ist aber ungewöhnlich in der Zeit. Ja. Damals? Aber es ist gut gegangen alles. Ist gut gegangen, ja, ich höre es. Ja. Und wann ist deine Mutter gestorben? Heute um 16:45. Heute? Ja, heute um 16:45. Da klingst du aber relativ aufgeweckt. Ja, es war wie gesagt eine lange Begleitung und es war ja nicht die erste Patientin, sage ich jetzt mal. Ich habe meinen Vater auch bis zum Tode gepflegt. Und es war nicht unerwartet, sagen wir es mal so. Du wolltest ja gerade schon von der Erkrankung erzählen. Wann fing die Erkrankung bei ihr an? In welchem Alter? Ja, mit knapp 80 wurde sie sehr schusselig, sagen wir es mal so, liebevoll ausgedrückt, dass sie halt anfing, Namen zu vergessen, was man aber in dem Alter auch schon mal vergessen kann. Ne? Oder dass sie vergessen hat, wo sie meinetwegen eine Nagelschere hingelegt hat, wo sie Kleinigkeiten hingelegt hat. Und wir haben dann einfach gesagt, okay, sie ist halt in einem Alter, wo man auch so ein bisschen schusselig werden darf. Eigentlich schon, ja, genau. Ja. Genau. Und bis das dann so richtig erkannt wurde, ist es halt dann so weitergegangen, dass sie dann halt Sachen versteckt hat und immer misstrauischer wurde jemandem gegenüber. Egal, ob mir gegenüber war, meinem Mann gegenüber, meinem Sohn. Egal, okay, ihrem eigenen Ehepartner. Das ist dann schon ein wirkliches Warnzeichen, ne? Dass das nicht stimmt. Genau, und sie hat dann zum Beispiel auch Sachen bestellt, die sie überhaupt nicht brauchte, wo man auch gar nicht weiß, wo die abgeblieben sind. Ne? Das waren dann haben sich, als mein Vater dann starb, der hat die ganzen Finanzen gemacht, war es halt so, dass sie dann halt wahllos bestellt hat. Irgendwo, wo die hingeschickt wurden, waren keine Ahnung. Es waren dann auf einmal Schulden von 15.000, 20.000 Euro innerhalb von einem Jahr. Wie habt ihr denn das dann in den Griff bekommen? Ja, zum Teil halt dadurch, dass sie die Jahre nie gesehen haben, war es natürlich relativ schwierig, auch zu gucken. Man hat ihr zum Beispiel 3 DSL-Verträge angedreht übers Telefon. Das waren alles so Telefongeschäfte. Aber kann man das nicht dann als Angehöriger nachweisen, dass die Angehörige erkrankt ist? Und ja, das, zum Teil haben wir das auch so durchgekriegt und zum Teil halt nicht. Also zum Schluss waren es dann... Also jetzt sind es noch 5.000 Euro, die bezahlt werden müssen. Aber ich denke mal, das ist ja jetzt nicht das Thema dabei. Aber so fängt es halt an, genau. wenn man das nicht... Ja, wie schwer erkrankt war deine Mutter jetzt in der, sagen wir, im letzten Jahr? Sie war immer noch in der Demenzstufe 2. Das bedeutet? 5 Jahre lang. Das heißt halt, dass sie halt immer noch personenorientiert sein kann. Das heißt, sie hat dich erkannt? Ja, also Familie hat sie erkannt. Bei Fremden war es natürlich ein bisschen schwieriger, weil das Kurzzeitgedächtnis halt schon ziemlich ausgeschaltet wird dabei. Sie wohnte in Ihrer Wohnung? Nein, bei mir zu Hause. Bei dir zu Hause? Wir hatten sie nach dem Tod meines Vaters bei uns zu Hause aufgenommen, weil, wie gesagt, das konnte ja so nicht weitergehen. Also sie hatte auch Gastherd zum Beispiel und das wäre ja viel zu gefährlich gewesen. An was ist denn dann heute deine Mutter gestorben? Im Prinzip könnte man so sagen, sie hat am 3. Oktober massiv abgebaut, körperlich. Sie hat dann angefangen, nicht mehr essen zu wollen, was ja schon ein Zeichen ist, dass sie langsam sich auf den Tod vorbereiten, die Menschen. Sie war aber komischerweise wieder sehr klar im Kopf. Bis auf einige Ausnahmen. Und es war einfach Altersschwäche denn in dem Sinne. Kann man so sagen. Also kann man so sagen, dass sie in der Schwäche eingeschlafen ist heute? Naja, ganz so harmlos würde ich jetzt nicht sagen. Also eingeschlafen kann man, würde ich so nicht wirklich nennen, weil sie hat schon sehr gekämpft. Also es gibt da so einige, mein Vater zum Beispiel, der ist wirklich eingeschlafen und morgens nicht da aufgewacht. Den habe ich auch gepflegt. Wie lange hat deine Mutter sich gequält? Also es hat angefangen nachmittags so gegen 3:30. Vorgestern, gestern oder wann? Ja, also wie gesagt, um 4:45 ist sie gestorben und um 3:30, kurz vor 3:30 hat es angefangen, dass sie halt Schnappatmung kriegte, Krämpfe bekommen hat. Ja, und ich war aber die ganze Zeit bei ihr. War sie da bei Bewusstsein? Erst ja. Bis er dann den zweiten Atemaussetzer hatte von knapp 3 Minuten. Und dann ist er nicht mehr zum Bewusstsein gekommen. Dann war das alles nur noch sporadisch. Ne? War ihr so im Laufe des Tages heute klar, dass sie quasi im Sterben liegt? Uns war das allen schon, also meinem Mann, meinem Sohn und auch mir und auch ihr, war es seit Tagen schon klar, dass es Zeit ist zum Gehen. Hat sie sich nochmal geäußert dazu? Ich habe sie darauf angesprochen, ich habe sie gefragt, wie geht's dir natürlich? Mhm. Und habe sie auch gefragt, wie es mit dem Thema bei ihr jetzt aussieht, ob sie gehen möchte auch, zum Papa gehen möchte, was sie mehrfach bejahte und sagte, sie sagte auch von selber immer, es wäre schön, wenn sie zum Papa könnte. Und auf deine Frage, wie geht's dir, was hat die Sterbende geantwortet? Also sie hat immer gesagt, ich habe keine Schmerzen, mir geht's gut. Mhm. Ne, also wie gesagt, bis sie denn diese Schnappatmung kriegte, da hatte sie dann doch schon Panik. Mhm. Ich habe sie dann immer gestreichelt und habe gesagt, keine Angst haben, es ist alles gut, ich bin da bei dir. Habe dann den Arzt gerufen, habe aber auch gesagt, wir wollten keine Leben, sie wollte das nicht und ich bin halt auch nicht für bei so alten Menschen diese lebensverlängernden Maßnahmen wie noch Magensonde oder Beatmungssysteme. Mhm. Und sie hat auch eine Patientenverfügung gemacht gehabt. Das war ihr klarer Wille. Sie wollte keine künstliche Ernährung, keine Beatmung. Genau. Diese Patientenverfügung liegt schon seit über 10 Jahren beim Arzt. Mhm. Also von daher war das sowieso für alle klar. Du hast gerade gesagt, dass ihr auch zusammen, oder du hast gebetet. Richtig gebetet nicht. Ich habe mit ihr gesprochen und ich habe, geliebten Gott, wen auch immer, gebeten, sie doch bitte sanft einschlafen zu lassen. Und sie halt aufnehmen zu können. Ne? Das hast du laut gebetet? Mit ihr zusammen, genau. Und wie gesagt, inwieweit sie jetzt, nachdem sie bewusstlos geworden ist, noch was mitgekriegt hat, weiß ja kein Mensch. Das weiß kein Mensch. Als sie dann Panik bekommen hat, da kam dann halt der Arzt, dann hat sie noch eine Beruhigungsspritze bekommen. Mhm. Und dann, wie gesagt, ist sie auch nicht mehr zu Bewusstsein gekommen direkt. Liegt deine Mama jetzt noch bei euch im Haus? Nein, das nicht. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Man hätte das machen können bis 24 Stunden. Mhm. Das wollte ich jetzt nicht. Aus einem ganz einfachen Grund. Mein Sohn ist ja noch da. Mhm. Und wir haben auch noch Tiere. Mhm. Ne? Und ich wollte das einfach, dass das jetzt, ja, wie soll ich sagen, zum Abschluss ist vielleicht ein hartes Wort oder ein böses Wort. Naja, aber das ist eine ganz persönliche Entscheidung, die du jetzt auch gar nicht so weiter begründen musst. Das ist dann schon absolut okay so, wenn ihr das so in der Familie entschieden habt, ja. Genau, es sollte auch jeder so tun, wie er es für richtig hält. Aber ich bin halt immer der Meinung, ja, wir haben sie bis in den Tod gepflegt. Mhm. Wir waren immer für sie da. Ne? Und jetzt ist der Abschluss gekommen und dann das heißt ja noch Abschied nehmen von dem Körper, von der Hülle, die übrig geblieben ist. Genau, weil meine Mutter ist in meinem Herzen, die bleibt auch da, mein Vater genauso. Und solange, es ist nur noch die Hülle da gewesen, so ist es halt. Ne? Als deine Mama den letzten Atemzug gemacht hat und du gesehen hast, jetzt ist sie tot. Ja. Was war das vorherrschende Gefühl in diesem Moment bei dir? Ja, das ist merkwürdig. Du merkst ja, ich bin relativ gefasst. Mhm. Ja. Und dadurch, dass wir uns vorher verabschiedet hatten und wir noch klare Worte miteinander reden konnten, das ist halt sehr, sehr wichtig für mich gewesen. Es klingt so, als, Entschuldigung, wenn ich das so sage, es klingt so als Außenstehender, so absurd sich das vielleicht, also merkwürdig sich das auch anhört. Ich sag mal, es war gut. Es war alles gesagt und geregelt. Genau so ist es. Und es war vielleicht für sie dann, nachdem sie dann sich doch noch in der letzten Phase so gequält hat, in dem Moment dann auch eine Erleichterung, dass sie es geschafft hatte. Genau. War so ein Gefühl, stelle ich mir vor, wie du es gerade beschrieben hast. Genau. Also Freude wäre übertrieben. Das ist übertrieben, ja. Das ist übertrieben, aber eine Erleichterung für sie. Mhm. Und es war halt keine Frage mehr offen. Das ist schon so. Mhm. Wir hatten uns voneinander verabschiedet, so als ob einer, sag ich mal, beim Bahnhof ist. Mhm. Ne? Mhm. Sie hat noch geweint, ich habe noch geweint. Mhm. Und wir haben uns wirklich verabschiedet. Mhm. Und ich habe sie hinüber begleitet, wenn man so will. Mhm. Und du hast getan, was du tun konntest. Ich habe getan mein ganzes Leben lang, was ich tun konnte für sie. Und ich denke mal, sie konnte jetzt zufrieden auch einschlafen oder gehen. Cornelia, ich muss jetzt leider die Sendung verabschieden. Die Sendung ist vorbei. Ich danke dir für den Anruf, wünsche dir alles Gute. Ich glaube, du hast es ja richtig gemacht. Tschüss. Tschüss. In der Technik, Christoph Gellert. Morgen sind wir wieder da. Gute Nacht. Tschüss.